Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 84 des Gabelbissen Podcast. So, ich bin von meiner zweiwöchigen Babypause zurück und wie ich euch in der letzten Folge versprochen habe, wird es heute mal wirklich wieder extrem herzhaft und extrem deftig. Also all jene, die vielleicht in den nächsten Tagen einen Gesundheitscheck mit Blutuntersuchung machen, wo sie die Cholesterinwerte checken lassen wollen, ihr könnt euch die Folge gerne anhören, aber auf eigene Gefahr. Denn wenn ihr das nachkocht, kann ich euch versprechen, könnten eure Cholesterinwerte durchaus etwas steigen. Aber dafür habt ihr dann wirklich ein Gericht mit einem echt super herzhaften Geschmack. Also das ist, muss ich sagen, geschmacklich echt ein Wahnsinn. Ich habe es für die Folge zum ersten Mal selbst gekocht, beziehungsweise ich muss gestehen, ich kannte es bis vor kurzem gar nicht. Wenn ich nicht zufälligerweise ein Magazin vom österreichischen Alpenverein durchgeblättert habe, ich bin nämlich Mitglied im Alpenverein und bekomme immer wieder was zugeschickt, und ich da so ein Rezept von einer Hüttenwirtin gelesen habe. Das hat mich dann neugierig gestimmt und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. So, lange Rede, kurzer Sinn, um was geht's denn heute überhaupt? Es geht um eigentlich fast zwei Gerichte, nämlich um Frigga oder um Frigge genannt. Das ist ein traditionelles Gericht aus Kärnten, stammt aus der Region und ganz genau gesagt kommt das Ganze aus dem Gailtal. In dem Artikel vor dem Gericht habe ich auch gelesen, da gibt es dann ein eigenes Friggerfest im Jahr, wo mehr oder weniger jede Hütte ihr Hausrezept von Frigga oder Frigge nachkocht und man überall diese Köstlichkeit mehr oder weniger verspeisen kann. Im Gailtal gilt das Ganze übrigens als so eine Art Nationalspeise, würde ich mal sagen. Das ist quasi dem Wiener sein Schnitzel, das ist dem Gailtaler sein Frigga oder Frigge. Es ist eigentlich ein total einfaches Rezept. Also da ist nicht viel dran, das kann man relativ schnell selbst machen. Und das hat auch einen Grund. Denn die Ursprünge hat dieses Gericht bei den Bergbauern, genauer gesagt bei den Holzknechten. Denn die haben das früher gekocht. Es ist von den Zutaten, wie ich es schon bereits erwähnt habe, sehr deftig und auch sehr energiereich und auch billig. Und genau das ist es, was ein Holzknecht wollte. Er wollte auf der einen Seite was Gutes essen, das hat man mit deftigen Zutaten in der Regel. Und es sollte ihm viel Energie liefern, weil ja Holzfällertätigkeiten, ihr könnt euch vorstellen, waren damals sehr, sehr kräfteraubend. Da gab es noch keine solche überdrüber modernen Geräte, die den Waldboden zerstören, die man Lumberjack nennt, oder keine großen Motorsägen etc. Da war noch wahre Manneskraft erforderlich und um die zu haben, braucht man einfach viel Energie. Übrigens nur kurzer Ausflug in den hohen Norden von Österreich. Da gab es ja auch Holzwirtschaft, nämlich im Waldviertel, und da gab es ein ähnlich deftiges Gericht, das Erdäpfelschöberl. Aber vielleicht komme ich da mal in einer eigenen Sendung nochmal drauf zu sprechen. Gehen wir lieber wieder zurück nach Kärnten, würde ich sagen. Ja, und das wurde eben direkt auf der Alm in den Wäldern traditionell gekocht, und zwar damals noch in richtig schönen, großen, gusseisernen Pfannen über offenem Feuer. Ich meine, ihr könnt euch sicher vorstellen, wie so oft bei so bäuerlichen oder einfachen Gerichten, es gibt da jetzt kein, wie soll man sagen, einheitliches Rezept, sprich, wo man sagen kann, das ist genau das Frigga oder das Frigga-Rezept. Da hatte quasi jede Familie so ihre eigenen Varianten. Dementsprechend viel gibt es, und darum würde ich auch nicht sagen, es gibt nur ein Original. Da gibt es so viele verschiedene und unterschiedliche Sachen, doch gewisse Dinge haben sie immer gleich. Und zwar, egal was ich sonst noch reingebe, immer drinnen finde ich Speck, natürlich Gailtaler Speck und Käse. Und da natürlich auch Gailtaler Almkäse. Ansonsten, wie gesagt, gibt es verschiedenste Varianten. Man findet durchaus Erdäpfel drinnen, aber auch sehr beliebt und sehr oft findet man Polenta dazu. Da wird die Polenta aber nicht in das Gericht direkt verarbeitet, sondern als Beilage serviert. Ja, dann findet sich Zwiebel dazu und ja, es wird auch noch gerne mit Kräutern verfeinert. Früher haben die Knechte dann natürlich auf die frischen Almkräuter zurückgegriffen und teilweise auch auf Almblumen, denn auch Blumen können Gerichten oder generell Essen halt wirklich einen guten Geschmack verleihen. Pfeffer findet man heutzutage natürlich auch im Rezept, aber das war eine Zutat, ein Gewürz, wenn man so nennen möchte, das ein Holzknecht sich damals nicht leisten konnte. Von da im Urrezept, in den Urvarianten, findet man dann keinen Pfeffer drin. Ich habe erwähnt, es gibt Frigga und Frigge. Und da gibt es natürlich einen Unterschied. Und der ist eigentlich relativ banal, relativ einfach. Der Hauptunterschied ist, dass Frigge zusätzlich noch mit Ei zubereitet wird. Das Frigga nicht, da kommt Speck, Käse und halt ja eventuell Erdäpfel rein. Und beim Frigge kommt dann noch zusätzlich Ei dazu. Wo das Gericht genau herkommt, kann man heutzutage leider nicht mehr sagen. Es gibt leider nur wenig bis gar keine Aufzeichnungen zu diesem Gericht. Hauptsächlich wurde es ja mündlich von Familie zu Familie überliefert. Und wo es genau entstanden ist, kann man heutzutage wirklich nur mal schwer sagen. Gewisse Hinweise gibt es, und zwar soll es angeblich aus Italien kommen. Italien hat ja, wie wir wissen, auch, vor allem in Norditalien, eine Rohschinken- und Speckkultur, die wirklich extrem gut sind. Aber es gibt auch Hinweise, dass das Gericht aus Slowenien stammen könnte. Denn heutzutage kennt man dort noch ein ähnliches Rezept, das auch noch vom Namen her ziemlich gleich klingt, nämlich Frika heißt das dort. Und der wesentliche Unterschied ist, dass im Gegensatz zur Frigge hier auf Eier generell verzichtet wird und stattdessen kommen rohe Erdäpfelscheiben ins Gericht. Bei den Varianten der Frigge oder Frigge, die ich gefunden habe, kommen gekochte Erdäpfelstücke rein. Bei der slowenischen Variante der Frigge, wie gesagt, die rohen Erdäpfelscheiben. Was aber dann dennoch gemacht wird, obwohl schon Erdäpfel drinnen ist, es wird mit Polenta serviert. Jetzt habe ich ja schon so oft Polenta erwähnt. Ich habe mir gedacht, auf die Zutat möchte ich mal kurz ein bisschen genauer eingehen. Weil so viel Historisches kann man eigentlich jetzt zu dem Gericht leider nicht mehr sagen. Das ist ja das Traurige. Ich habe es eh schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde es irgendwie schade, dass man eben vor diesen ganzen bäuerlichen Gerichten oder ja vor die Holzknechte, einfach vor diesem, was man damals als arme Leute essen kannte, dass man da so gut wie keine Aufzeichnungen findet. Ist schade, muss ich sagen, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es da auch spannende Geschichten dahinter gäbe. Aber vielleicht gibt es die und ich habe sie nur noch nicht entdeckt. Wer weiß, schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja in den Tiefen mancher Bibliotheken in Österreich noch irgendwelche alten Aufzeichnungen, die ich vermutlich eh nicht lesen kann. Kann ja theoretisch sein. Gut, kommen wir wieder zurück zu unserem Gericht. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt zwei Zutaten genauer an. Und wie bereits erwähnt, fange ich mit der Polenta an. Die Polenta kennt man eigentlich jetzt nicht so extrem lange. Man schon eine Zeit, aber jetzt nicht so extrem lange wie andere Zuspeisen in Österreich oder im europäischen Raum. Sie hat übrigens einen Vorläufer und den nannte man entweder Puls oder Pulmentum. Und das war eine Zuspeise, die man von den Römern her kannte. Und die haben das aus Hirse, Dinkel oder Kichererbsen hergestellt. Das waren, ja, also im Endeffekt haben sie aus diesen Zutaten einen Brei gemacht. Ja, und wie ich schon des Öfteren erwähnt habe, waren es dann auch die Römer, die das mehr oder weniger verteilt haben und auch somit nach Österreich gebracht haben. Teilweise hat man übrigens auch damals zum Heiligen Römischen Reich Gerste verwendet oder das mittlerweile ziemlich in Vergessenheit geratene Korn, genannt Fahr. Die eigentliche Polenta, so wie wir es heute kennen, die ja auch mehr oder weniger eine Art Brei ist, ist erst mit der Entdeckung Amerikas zu uns gekommen. Okay, meine Entdeckung Amerikas ist auch lange her, wie wir wissen, aber gewisse andere Sachen wie das Urkorn etc., was man ja schon von Steinzeit her kannte, in unserem Breitengrad kennt man viel länger. Darum habe ich vorher gemeint, dass es noch nicht so alt wäre. Ja, und wieso gerade die Entdeckung Amerikas? Polenta wird nämlich aus Mais gemacht, sprich, das ist Maisgrieß, ist die Basis dieser Zuspeise. Und es war Christopher Columbus, der eben den Mais von Amerika nach Europa gebracht hat. Und interessanterweise war die Polenta vor allem in Italien, also der Mais, zunächst einmal der Mais in Italien, sehr, sehr beliebt. Und im 17. Jahrhundert herum ist dann die heutige Variante der Polenta entstanden. Und das war damals das klassische arme Leute-Essen. Es war günstig, es hat satt gemacht, ideal für den kleinen Geldbeutel. Und auf diese Art und Weise haben einfach Auswanderer oder Wanderer generell oder Reisende, sagen wir mal so, diese nahrhafte Kost dann nach Kärnten, Tirol und Steiermark gebracht. Das sind die drei Bundesländer, wo die Polenta mehr oder weniger in den Brauchtümern oder in der regionalen Küche, sagen wir mal so, verwurzelt ist. Hauptsächlich kenne ich die Polenta aus Kärnten. Tirol und Steiermark wäre sie mir jetzt nicht so groß bekannt. Da sind die Kärntner sicherlich mehr die Polenta-Esser. Aber gibt es auch, wie gesagt, in den anderen beiden Bundesländern. Heutzutage ist ja die Zubereitung einer Polenta watschen einfach, um es mal so banal zu sagen. Ja. Ich kaufe das fertig im Geschäft, also diesen Maiskrisen muss das nur mehr mit Wasser übergießen und die Sache ist erledigt. Hängt damit zusammen, da die Produkte alle vorgegart sind. Und dadurch erspare ich mir nämlich jede Menge Arbeit. Das Original ist nämlich extrem oder sagen wir mal so sehr, sehr aufwendig in der Zubereitung. Da muss ich zunächst einmal, also man muss sich vorstellen, damals natürlich alles über offenem Feuer und einem riesen Topf, hat man zunächst einmal das Wasser zum Kochen gebracht. Wenn das dann gekocht hat, musste man währenddessen den Maisgrieß schön langsam und gleichmäßig ins Wasser einrinnen lassen und währenddessen rühren. Hängt auf der einen Seite damit zusammen, ich will nicht haben, dass das anbrennt, und ich möchte eine gleichbleibende Konsistenz haben, sprich, unten soll es nicht ganz gatschig werden und oben dafür noch fest, das soll ja gleichmäßig bleiben. Darum rühre ich. Ja, und das Ganze, wenn das dann drinnen ist, diese Masse, muss ich dann eine Stunde lang rühren. Also ihr könnt euch vorstellen, da hat man ja gleich für mehr Leute gekocht und für mehrere Tage. Das war mehr als nur kräftezehrend. Und man musste, wie gesagt, immer rühren, damit es eben nicht anbrennt, weil dann konnte man es vergessen. Was aber immer typisch war, wenn man Polenta gekocht hat, ist am Rand immer so eine leicht bräunliche Kruste entstanden, die dann auch noch gegessen wurde. War aber nicht angebrannt, das war nur so, wie man es vom Tee her kennt, so eine Art, ja, Patina würde ich jetzt einmal behaupten. Anschließend, wenn man das Ganze hat, hat man ein großes Holzbrett genommen. Da hat man das schön dick aufgestrichen und im Anschluss mit einer Schnur in gleich große Stücke geschnitten. Ja, und dann konnte man oder kann man das Ganze eben erkalten lassen und so essen. Da wurde zum Beispiel durchaus gerne mal auf den Grill gegeben oder einfach nur mit irgendwas bestrichen und so gegessen. Oder man isst gleich warm direkt als Beilage, wie zum Beispiel eben zu unserem Frigga oder dem Frigge. Ach ja, eins noch, von der Polenta gibt es auch so eine Art Sonderform. Die ist hauptsächlich in Norditalien sehr beliebt, teilweise auch in Österreich, aber primär in Norditalien. Dort wird sie dann ins Deutsche übersetzt die schwarze Polenta genannt und die Basis ist hier nicht Maisgrieß oder irgendein anderes Getreide, sondern Maroni, sprich Esskastanien. Ja, und die zweite Zutat, die ich mir gerne mit euch noch anschauen möchte, wäre der Gailtaler Speck. Und das ist, wie der Tiroler Speck, ein wahres Gusterstückerl. Ich meine, es gibt viele gute Speckvarianten in Österreich und in Europa, aber meine persönlichen Favoriten sind und bleiben der Tiroler und der Gailtaler Speck. Wer die beiden schon mal gegessen hat, der weiß wieso, weil die sind also für mich geschmacklich ein Wahnsinn. Aber Gailtaler und Tiroler Speck unterscheiden sich nicht nur von der Region her, auch von der Zubereitung etc. Der Gailtaler Speck hat eins aber mit dem Tiroler gemeinsam, es handelt sich bei beiden um geschützte Produkte. Das heißt, nur im Gailtal, wenn ich den da mache, darf er auch so heißen. Aber das ist nicht genug, da gibt es noch ein bisschen mehr, aber dazu komme ich dann später noch dazu. Landwirtschaftlich gesehen ist das Gailtal ja eine spezielle Region. Man konnte damals den Böden nicht wirklich bestellen. Das hatte den Grund, da der Boden einfach viel zu sauer war und da konnte man jetzt kein Getreide etc. wirklich groß kultivieren und dementsprechende Landwirtschaft betreiben. Deshalb hat man angefangen, sich dort auf klassische Almwirtschaft, wie zum Beispiel der Käseerzeugung, zu spezialisieren und generell halt auch auf Almwiesen. Auch für Schweine gibt es eigentlich keine idealen Bedingungen im Gailtal, weil man konnte ja kein Futter für die so richtig anbauen. Und von daher ja, war auch die Schweinezucht jetzt nichts, was man groß betrieben hatte. Aber jeder Bauer hatte in der Region ein paar Tiere auf seinem Hof. Dafür konnte er Futter kultivieren oder denen Futter geben. Aber es kam nie zu Massenproduktionen, so wie man es von anderen Regionen der Welt kennen, wo berühmte Specke oder Rohschinken oder was auch immer gemacht werden. Was man aber versucht hat, die wenigen Tiere, die man hatte, hat man schon damals hochqualitativ gefüttert, um eben entsprechendes Fleisch zu erhalten. Einige Betriebe oder viele Betriebe kommen erst heutzutage leider wieder drauf, dass es nicht so viel Sinn macht, Schweine wie wild zu mästen, damit die zulegen, was geht, sondern dass man die qualitativ füttert, weil man dadurch einfach bei Weitem besseres Fleisch erhaltet. Im Gailtal hat man das schon immer gewusst. Gut, man hatte nicht viel und das, was man hatte, wollte man einfach mit Höchstqualität damals haben, klar. Von daher finde ich schon sehr verständlich. Bekannt ist der Speck übrigens schon sehr, sehr lange in der Region. Es gibt Aufzeichnungen, die besagen, dass bereits im 15. Jahrhundert die Herstellung oder die Technik der Herstellung dieses Specks bekannt war. Aufzeichnungen von diversen Reisenden, die man heutzutage in Bibliotheken hat etc., sagen, dass eben zu jener Zeit schon Speck serviert wurde. Damals gab es als Beilage aber noch kein Brot, da wurde das Ganze mit Rüben oder mit Kraut serviert. Im Bereich der Eichelburg übrigens mussten geräucherte Schweinsschultern so als Steuern den Adeligen abgeführt werden. Aufzeichnungen und Tagebücher belegen außerdem auch, dass der Speck wirklich allgegenwärtig war, nämlich vom Frühstück bis zum Abendessen, sprich auch schon zum Frühstück wurde deftig eingeschnitten mit einem ordentlichen Stückel Speck. Jo, ich könnte mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, so einen geschmacksintensiven Speck schon zum Frühstück zu essen. Ja, vielleicht so ein Katerfrühstück, aber sonst ja, wäre das nicht so meins. Aber ich würde sagen, schauen wir uns einmal an, wie wird denn der jetzt genau gemacht und was ist denn jetzt das Spezielle an Gailtaler Speck? Wie auch schon in Tirol üblich, bei dessen Speck wurde das Wissen zur Herstellung natürlich von Familie zu Familie weitergegeben. Jede Familie, jeder Hof mehr oder weniger im Gailtal hat so, also Speckproduzierung der Hof, nicht jeder, hat es eine spezielle eigene Würzung, wo er natürlich nicht verrät, was er da alles reingibt. Klar, Familiengeheimnis. Doch, damit es wirklich ein echter Gailtaler Speck wird, muss man die sogenannten Speckrichtlinien erfüllen. Und die sind gar streng. An die muss sich jeder Speckbauer, jeder Speckproduzent halten. Denn sonst darf er den Speck nicht so nennen. Auch wenn er aus dem Gailtal ist, hält er sich nicht an die Richtlinien, darf er kein Gailtaler Speck sein. Muss ich sagen, dass das Ganze so streng abläuft, hätte ich mir nicht gedacht. Wenn ich da jetzt wieder die Vergleiche zum Tiroler Speck heranziehe, da gibt es jetzt keine Richtlinien, die man sich so streng halten muss. Da gibt es die Regel, okay, das Schwein muss in Tirol gezüchtet worden sein, muss dort gemästet worden sein. Und der Speck muss dann in weiterer Folge in Tirol verarbeitet werden. Aber da gibt es jetzt nicht so strenge Richtlinien, du musst das machen, darfst nur die Schweinerasse verwenden etc. Gailtal gibt's das. Da wird mal generell gesagt, welche Schweine man verwenden sollte. Und da werden primär die Duro-Schweine verwendet, das ist eine Edelschweinerasse. Oder es werden auch noch andere gekreuzte Kärntner Edelrassen verwendet. Oberstes Credo, es muss langsam gemästet werden. Und da darf nur Getreide, Hülsenfrüchte, Magermilch oder Molke verwendet werden. Magermilch und Molke wurde übrigens auch früher verwendet. Und wer sich jetzt denkt, wie konnten die diese Produkte damals verwenden? Tja, das hat einen einfachen Grund gehabt. Ich habe euch ja erzählt, man hat Almwirtschaft betrieben. Ja, und bei Almwirtschaft wird halt auch Milchprodukt gemacht, wie zum Beispiel Käse. Und Magermilch und Molke sind eben Abfall- oder Nebenprodukte bei der Käseerzeugung. Und darum wurde den Tieren das verabreicht. Und auch heute noch, wie gesagt. Wenn das Tier dann fertig gemästet ist, muss möglichst schonend geschlachtet werden. Wie das genau funktioniert, wie man schonend schlachtet, kann ich euch ehrlich gesagt an dieser Stelle nicht so konkret sagen. Was aber das Prinzip einer schonenden Schlachtung ist, kann ich euch kurz umreißen. Und zwar geht es darum, dass das Tier ohne Stress geschlachtet wird. Wir kennen die schrecklichen Bilder aus dem Fernsehen und aus den Medien generell, wo die Schweine in riesigen Transportern gebracht werden, durch Schleusen gejagt und dann halt geschlachtet. Man, das ist Stress fürs Tier und wirkt sich auch dementsprechend auf die Qualität des Fleisches aus. Und da eben gilt eben hier der Vorsatz schonend schlachten, weil wir wollen ja auch eine gute Fleischqualität haben. Wenn man soweit ist, muss danach jedes einzelne Stück in einem Speckbuch, das ich rausbringe, strengstens protokolliert werden. Das hat nämlich den Vorteil oder den Grund, man kann die Herkunft jedes einzelnen Stücks wirklich genau zurückverfolgen. Da kann ich sagen, okay, das kommt vom Hausname Huberbauern auf der Hintertupfinger Alm. Keine Ahnung, ob es Hintertupfing da gibt, nur ein Beispiel. Bitte mich nicht jetzt an die Wand zu nageln, wenn es das dort nicht gibt. Ja, wenn mich das, wird das dann alles schön eingetragen und danach geht dann der eigentliche Prozess der Speckherstellung los. Da wird das Fleisch zunächst einmal gebeizt und getrocknet. Für die Beize wird in der Regel, oder so wird vorgeschrieben, muss Salz, Knoblauch, Pfeffer, Wacholder und Lorbeer verwendet werden. Da ist übrigens dann diese Richtlinie nicht mehr so gestreng. Da dürfen dann die Familien eben noch eigene Gewürze hinzufügen. Wie gesagt, Familiengeheimnis. Danach muss der Speck 2 Wochen lang kalt geräuchert werden. Das passiert aber auf mehrere Male, das wird nicht durchgeräuchert. Das wird mehrere Male gemacht mit zum Beispiel Wacholderholz, um dem eben diesen typischen Geschmack zu verleihen. Und mittendrin muss mal wieder Frischluft zugeführt werden. Dann muss neu der Räuchervorgang gestartet werden. So geht das dann 2 Wochen immer hin und her. Es ist eine eher aufwendige Technik und wie ihr euch vorstellen könnt, auch eine schwierige Technik. Um das wirklich gut hinzubekommen, benötigt man wirklich viel Erfahrung. Also das hat man erst nach vielen Jahren dann drauf, wie das dann richtig funktioniert. Ist es fertig geräuchert, wird dann das abhängig vom Stück Fleisch, welches ich jetzt da verwende, noch zur Reife gegeben. Da wird es aufgehängt, eben in trockenen Räumen. Und da darf es dann trocknen und reifen. Zwar, wie gesagt, abhängig vom Stück, 4 bis 12 Wochen lang. Und in der Zeit verliert das Fleisch den Großteil der Flüssigkeit, was ja gewollt ist, weil dadurch ist es ja haltbarer. Könnt ihr euch erinnern an die Folge, wo ich euch die Technik des Suhrens, des Pökelns erklärt habe. Wasserverlust heißt ja, dass das Fleisch haltbarer wird. Ich verliere zwar dadurch an Masse, aber ich steigere dadurch auch das Aroma. Und vor allem das Fett wird, wie es beim Geilteiler Speck üblich ist, schneeweiß. Also das ist wirklich extremst weiß. Und das Fleisch wird wunderschön dunkelrot. Ja, und dann zu guter Letzt passiert noch eins damit. Es wird plombiert, damit man auch weiß, das kommt aus dem Geiltal. Und dann noch einen kleinen Tipp an euch. Wenn ihr mal so einen Speck kauft, wird euch vielleicht auffallen, dass es grün und rot plombierte Stücke gibt. Und das hat einen Grund. Wenn es direkt vom Bauern kommt, ist es grün plombiert. Wenn es ein Fleischhacker gemacht hat, dann ist es rot plombiert. Wesentlicher Unterschied in der Qualität wird es vielleicht jetzt nicht geben. Beim Bauern wird es halt sein, der hat ein altes Familienrezept. Der Fleischer ja vermutlich auch, aber im Endeffekt, ich könnte mir vorstellen, wo die großen Unterschiede sind. Vielleicht, ich müsste es mal direkt verkosten. Aber wenn ihr wirklich was direkt vom Bauern kaufen wollt, dann bitte immer was mit einer grünen Blombe nehmen. So, und jetzt würde ich sagen, genug der grauen Theorie, wir kommen jetzt zum Rezept und da möchte ich euch meine zusammengetragene Variante des Frigge machen. Für 4 Portionen benötigen wir 300 Gramm Speck, idealerweise natürlich einen schön fettigen Geildaler Speck. Wenn ihr den aber nicht zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch auf seine Verwandtschaft aus Tirol zurückgreifen oder einen anderen Speck. Wichtig ist, nehmt ihr wirklich einen, der schön geräuchert ist und viel Raucharoma hat. Man kann natürlich auch den Bacon nehmen, der gut schmeckt, keine Frage, aber für mich hätte er für das Gericht zu wenig prägnanten Geschmack. Weiters benötigen wir 200 Gramm Bergkäse. Hier würde ich natürlich auch empfehlen, nehmt den Geiltaler, wenn ihr ihn bekommt. Wenn nicht, ist es kein Thema, wenn ihr Tiroler oder Vorarlberger Bergkäse nehmt, wenn ihr einen Emmentaler nehmt, etc. Auch hier wichtig, nehmt ihr einen kräftigeren Käse, ein junger Gouda zum Beispiel, wäre hier alles andere als angebracht. Auch hier wollen wir was Kräftiges haben. Dann benötigen wir noch 400 Gramm Erdäpfel. Hier würde ich empfehlen, vorwiegend festkochend. Wenn ihr die nicht bekommt, könnt ihr auch gerne nur festkochend nehmen. Des Weiteren benötigen wir noch 4 Eier, Kräuter, wenn ihr wollt, Pfeffer und etwas Öl. Im ersten Schritt müssen wir mal die Erdäpfel mit der Schale kochen. Danach, wenn die schön gar sind, lassen wir die abkühlen, schälen sie und schneiden die so in großwürfelige Stücke. Danach wird der Speck kleinwürfelig geschnitten. Da würde ich wirklich sagen, schneidet ihn schon so klein, wie es euch möglich ist. Den Käse hingegen, den könnt ihr wieder grob würfeln. Wenn wir das alles geschnitten haben, nehmen wir eine Pfanne, erhitzen die, geben etwas Öl hinein und lassen das leicht erwärmen. Danach geben wir den Speck hinein und bei nicht allzu hoher Temperatur lassen wir den mal schön langsam darin anbraten. Wenn der Speck jetzt wirklich ein bisschen fetter ist, müsst ihr nicht nur ganz wenig Öl reingeben, sprich nicht so viel, weil dann lassen wir das Fett aus dem Speck raus. Das schmeckt natürlich auch sehr, sehr intensiv. So nach, ja, ich würde sagen, 10 Minuten herum, je nach Gefühl, gebt ihr die Erdäpfelstücke dazu, rührt das mal schön um und lasst es dann schön langsam mit anbraten. Da würde ich von der Zeit her sagen, in etwa 10 Minuten bis 15 Minuten. Dann kommen noch die Kräuter und der Käse dazu und das lassen wir auch so für 5 bis maximal 10 Minuten langsam weiter braten. In der Zwischenzeit verquirlen wir unsere 4 Eier und gießen das Ganze dann über unser, noch nicht, über das Frigge, kann man ja sagen. Also das noch nicht ganz fertige Frigge. Und unter gelegentlichem Rühren lassen wir dann die Eier stocken und wenn das fertig ist, können wir es noch mit etwas Pfeffer abschmecken und auch schon heiß servieren. Wie gesagt, wer möchte, kann dazu gerne etwas Polenta servieren. Ich hingegen habe dazu einfach einen ganz klassischen grünen Salat serviert. Oder man kann auch, was ich mir super vorstelle, ein Grazer Krauthäuptl nehmen, was auch ein Salat ist. Und da werde ich auch mal eine eigene Sendung drüber machen, weil das finde ich ist ein ja, spezieller Salat, den ich persönlich als nicht so großer Salatfan, ihr müsst wissen, mir ist beim Salat ja relativ schnell was zu bitter. Und das ist beim Grazer Krauthäuptl nicht und da werde ich auch mal was Eigenes drüber machen, weil der ist wirklich toll und kann ich euch auch nur empfehlen. Ja, und das wird dann so serviert und da könnt ihr auch schon wirklich genießen. Nach einer Wanderung oder so ist das echt, muss ich sagen, ein super Essen, schön deftig ist und so wunderbar kräftig im Geschmack. Und wie ihr seht, von der Zubereitung her auch ganz, ganz einfach. Ja, und somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Solltet ihr noch Fragen zu Frigge, Frigge oder Polenta oder den Geildaler Speck haben, Tipps benötigen etc., ihr wisst ja, wie und wo ihr mich erreichen könnt. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für all jene bedanken, die mich immer regelmäßig flattern. Ich habe einige, die mich monatlich automatisch flattern und auch jede Folge zusätzlich flattern. Bei euch möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Freut mich echt, das motiviert wirklich weiterzumachen. Und auch sonst, lieben Dank an die ganzen, die mich antwittern, über Telegram anschreiben etc. Das ist einfach generell was, was einen Podcaster motiviert, weiterzumachen. Ach ja, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, würde es mich freuen, wenn ihr mich bei iTunes oder den anderen Verzeichnissen, die den Gabelbissen-Podcast führen, bewerten würdet. Idealerweise mit 5 Sternen, aber ja, wer weniger will, ja, aber 5 Sterne würde mich natürlich am meisten freuen, vielleicht noch ein paar nette Worte dazu. Das wäre schon fein. Gut, jetzt mache ich aber den Sack zu, sage nochmal danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.